Domian. Das 1Live-Talkradio. 0800 5678 111. Im WDR-Fernsehen und bei 1Live. 0800 5678 111. Ja, lieben, willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio. Heute war ein so erschütternder und ein so beängstigender Tag. Ich habe sowas in meinem Leben, in meinem Alter bisher nur einmal erlebt, nämlich als der Reaktor in Tschernobyl explodiert ist damals. So viel Angst, so viel Unsicherheit und so viel Sorge. Wie habt ihr heute diesen Tag erlebt? Wie habt ihr diese Geschehnisse in Amerika aufgenommen? Wir können uns über alles unterhalten, über alle Themen, aber ich glaube, das ist das bewegendste Thema heute für uns alle. Und habt ihr vielleicht sogar Freunde oder Verwandte in New York, zu denen ihr schon Kontakt aufgenommen habt oder zu denen ihr versucht, Kontakt aufzunehmen? Ich habe zurzeit zwei Freunde in New York und es ist uns Gott sei Dank gelungen, heute Nachmittag mit beiden Kontakt aufzunehmen. Es ist eine gute Freundin von mir, die Filmemacherin Siva Sharkeep, und ein Kollege hier aus dem Domian-Team, Tim Stienauer. Beide waren direkt an dem Geschehen beteiligt, das heißt, sie waren in der Nähe des Geschehens. Und ich bin jetzt sehr froh, dass ich verbunden bin mit Tim Stienauer. Und Tim, dir geht's gut, hallo? Ja, hallo, guten Morgen. Ja, mir geht's gut. Wo hältst du dich genau im Moment auf? Vor einer halben Stunde sind die Züge wieder losgefahren von New Jersey nach Manhattan. New Jersey ist liegt so einen Kilometer Luftlinie von dem World Trade Center entfernt, von Manhattan. Und ich bin jetzt gerade eben mit dem Zug drüber gefahren nach Manhattan, wo ich hier bei einem Freund wohne. Und da werde ich gleich hingehen. Ja. Du machst ganz normal Urlaub zurzeit in New York. Genau. Das sollte ein erholsamer Urlaub sein mit vielen Eindrücken von der Weltstadt New York. War es auch bisher. War es bisher. Was hast du heute genau erlebt, heute Morgen? Also der Plan war, heute Morgen mit einem Freund um 8:30 zur Wall Street zu fahren und da die Börse anzugucken. Und wir saßen gegen 8:45 saßen wir unten noch in der U-Bahn. Und mein Kumpel hörte da schon einen lauten Schlag, den habe ich selbst nicht gehört. Wir sind dann rausgekommen aus der U-Bahn und es regnete vom Himmel, Staub, Verrauch in der Luft, es kam Papier runtergeflogen und wir dachten erst, ein Hubschrauber oder was hätte Reklame abgeworfen. Dann sahen wir oben aus dem World Trade Center aus einem Turm Flammen schlagen. Und sind näher rangegangen, um das anzugucken. Und ich war natürlich bewaffnet mit Kamera, für die Börse ursprünglich, wollte gerade mein Fotoapparat auspacken und die Flammen fotografieren, als im selben Moment das zweite Flugzeug oben in den anderen Turm. Das heißt, du hast das direkt gesehen, als das zweite Flugzeug in den Turm hinein geschossen ist? Genau. Wie weit genau warst du entfernt von dem Gebäude? Vielleicht 300 Meter. Nur 300 Meter? Ja. Und als das Flugzeug oben dann reinkrachte, war auf der Straße natürlich Massenpanik. Die Polizei hatte nach dem ersten Crash überhaupt nicht abgesperrt. Man konnte bis zum World Trade Center rangehen. Und dementsprechend viele Leute waren auch da versammelt, weil sie gucken wollten, was da los war. Ja. Und Wie nimmt man denn das in einem solchen Moment auf? Du machst Urlaub, du willst dir die Börse angucken und dann widerfährt dir sowas. Was hast du gedacht, was los ist, was passiert ist? Es war natürlich erstmal spektakulär, als man aus der U-Bahn rauskam und dann riefen die Leute schon, das World Trade Center brennt und hier wusste man noch gar nicht. Da rennt man natürlich erstmal hin und guckt. Ja. Und richtig Angst habe ich erst bekommen, als das zweite Flugzeug reinkrachte und die Leute unten auf der Straße in Panik gerieten, wegliefen, übereinander purzelten und hinfielen und man wirklich in dem Moment nur noch einen Blick nach vorne hatte und nur noch so weit wie möglich weg wollte. Was hast du denn gemacht? Bist du ganz schnell weggelaufen? Zuerst schon, ja. Zuerst bin ich ganz weggelaufen und dann danach wollte ich dann noch ein bisschen rumgehen und gucken, was da nun passiert war. Wollte noch mal ein bisschen näher ran und habe mich dann über eine Promenade am Hudson River dem Gebäude nähern wollen. Ach, du bist zuerst weggelaufen und dann wieder näher ans Gebäude ran, um zu sehen, was los ist. Genau. Ja. Genau. Und ich war dann halt näher dran, wollte mich über die Uferpromenade noch mal dem Gebäude nähern. Die Flammen schlugen jetzt mittlerweile auch aus dem zweiten Gebäude und schon da sah man, da habe ich gesehen, wie auf dem, ich weiß nicht wie viel Stock, ein Mensch rausgesprungen ist, der mit den Armen in der Luft ruderte und auf der Straße die Leute, die das gesehen haben, zwei von denen sind umgekippt, hinten gegen den Zaun gefallen und ohnmächtig liegen geblieben und alle, keiner konnte was sagen. Jeder riss die Hände einfach nur vor den Mund und schrie vielleicht Jesus Christ, Jesus Christ, mhm. Oh Gott. Und das war so eine panische Stimmung, habe ich noch nie erlebt. Und dann bin ich halt auf diese Uferpromenade gegangen. Ja. Und in diesem Moment hörte man ein unheimlich lautes Rumpeln und Krachen. Mhm. Und ich guckte hoch zu meinen Türmen und da war nur noch Staub, nur noch Qualm und das Gebäude, das erste Gebäude stürzte in dem Moment ein, oder ein Teil des Daches stürzte ein. Aber spätestens da musst du doch auch irre Panik bekommen haben, nämlich natürlich. Die Angst, dass du von diesen Gesteinsmassen oder von den Gesteinsbrocken, die durch die Luft geschleudert sind, irgendwie auch ergriffen oder erschlagen würdest. Zumal auf dieser Promenade am Rhein, da gab es halt kein Entrinnen. Man konnte vor oder man konnte zurück. Mhm. Aber es war so überfüllt da unten, dass im Grunde gar nichts mehr ging. Deswegen sind einige Leute direkt ins Wasser gesprungen. Mhm. Und ich hatte das Glück, dass direkt unten neben der Uferpromenade so ein Ausflugsschiff angelegt hatte. Ja. Und da sind dann direkt ein paar Leute draufgesprungen und ich auch. Und dann ging die richtige Panik erst los. Dann in diesem Moment habe ich Todesangst bekommen. Denn es wurde binnen Sekunden, wurde stockfinster, wegen des ganzen Staubes, der da rumgewirbelt wurde. Man konnte seine Hand nicht mehr vor Augen sehen. Und ich habe mich nur irgendwo auf diesem Schiff hingeduckt, habe mir mein T-Shirt vor die Nase gehalten und versucht zu atmen. Und auf dem Schiff waren mittlerweile vielleicht 100 oder 150 Leute, alte Menschen, Kinder, Tiere. Einige versuchten ihre Hunde noch darauf zu retten, auf dieses Boot. Und dieses Boot legte nicht ab. Und alle riefen immer, where's the captain, take off. Aber der Captain war nicht an Bord und keiner konnte dieses Boot fahren. Ja. Alle hatten Angst, dass dieses Gebäude jetzt in sich zusammenfällt. Und dann die Gesteinsmassen, das ganze Geröll uns trifft auf diesem Boot. Ja. Glücklicherweise ist dann ein Feuerwehrmann an Bord gekommen, der dieses Schiff dann starten konnte. Wir haben da vielleicht 20 oder 30 Minuten noch an dem Ufer gelegen und wir hatten gerade abgelegt, waren 10 Minuten auf dem Wasser, hatten gerade das gegenüberliegende Ufer in New Jersey erreicht. Da sah man vom Schiff aus, wie dieser ganze Turm um sich zusammenfiel. Und da hätten wir da 10, 15 Minuten länger gestanden am Ufer in diesem Boot. Dann wäre es wohl nicht mehr hinter uns gehabt. Ja. Das heißt, du bist heute haarscharf mit deinem Leben davon gekommen. Ja, ich hatte zum ersten Mal in meinem Leben wirklich Todesangst. Mhm. Und es war wie im Film, was man dann vom gegenüberliegenden Ufer aus sah. Mhm. Hubschrauber kreisten in der Luft, Düsenjäger haben da patrouilliert und man sah dieses brennende Manhattan, man hat zunächst nur Rauch gesehen, die ganze Südspitze von Manhattan war einfach nur Qualm, man hat kein einziges Gebäude gesehen. Ja. Als er dann mit dem Schiff abgelegt ward, ich könnte mir vorstellen, dass dann sehr große Unruhe nach wie vor auf dem Schiff war und dass man geredet hat. Wie haben die Leute gesprochen? Was haben die Leute gedacht? Und du auch? Was da geschehen ist? Du wusstest das ja auch noch immer nicht, was da los war. Man hat unterwegs, als ich auf dieser Promenade unterwegs war, hat man gehört, einige Leute standen da, hatten Walkman, haben Radio gehört und da rief einer, der hit the Pentagon. Und da wusste man schon so ungefähr, was passiert war. Also man hat an Terroristen schon da gedacht, dass es ein terroristischer Anschlag ist. Ja, dass da zwei Flugzeuge innerhalb von einer Viertelstunde in das World Trade Center krachen, dass das nicht mit rechten Dingen zugeht, das hat man eigentlich sofort gedacht. Ja. Aber auf dem Schiff, auch nachdem man es abgelegt hatte, hat zunächst mal keiner ein Wort gesprochen. Alles war einfach nur geschockt. Naja, und dann kam man aus dem Schiff raus und am anderen Ufer und der Rauch war weg. Und dann sah man, dass auf dem Deck drei Verletzte lagen, in ihrem, also blutüberströmt. Einer hatte sein Bein verloren. Und wie ist das passiert auf dem Schiff? Kannst du dir das erklären? Kann ich mir nicht erklären. Vielleicht war der auf der Promenade von irgendeinem Stein oder was getroffen worden und wurde dann von anderen auch in das Boot gerettet. So kann ich das mir erklären. Ja. Naja. Und erzählst du dir das doch, du erzählst das sehr sachlich und sehr präzise auch. Eigentlich musst du doch nach menschlichem Ermessen unter einem irrsinnigen Schock stehen im Moment. Ja, ich hatte jetzt, seit das passiert ist, ja fast nur 7-8 Stunden Zeit, wo ich drüben da rumgelaufen bin in New Jersey und erstmal versucht habe, mich zu sammeln, was gegessen habe, was getrunken habe und auch zu Hause mit Freunden meiner Familie telefoniert, die sich natürlich auch Sorgen gemacht hatte. Und dann kommt man auch schon so ein bisschen zur Ruhe, weil man dann halt auch sieht, jetzt fahren auch die Züge wieder so langsam, aber sicher wird alles wieder normal. Deswegen kommt man jetzt so ein bisschen runter von diesem Adrenalin. Ja, wobei ich schon glaube, dass das jetzt Eindrücke sind, die du sehr lange mit dir herumtragen wirst und die immer präsent sein werden. Vielleicht kann ich das im Moment noch gar nicht begreifen, was da alles passiert ist heute. Ja. Wie lange wolltest du eigentlich jetzt noch in New York bleiben? jetzt noch anderthalb Wochen. Wirst du so lange auch noch da bleiben? Ich denke schon, ja. Das schon? Mhm. Ja. Mache ich mir jetzt ein bisschen Sorgen, so wie sicher jetzt noch das Fliegen ist, zumal ich mit American Airlines hin und zurück fliege und waren ja, glaube ich, auch zwei Flugzeuge von denen, die heute da beteiligt waren. Aber... Das, ja. War das für dein Leben bisher das schlimmste Erlebnis, was du gehabt hast? Definitiv. Solche Bilder, wie ich da gesehen habe, die kenne ich, wie gesagt, aus dem Kino. Mhm. Die kennt man aus Kriegsdokumentationen. Mhm. Aber sowas habe ich noch nie in meinem Leben auch nur annähernd so schrecklich live vor Ort gesehen. Mhm. Tim, ich wünsche dir jetzt, dass du gut nach Hause kommst. Und ich wünsche dir im Namen auch all unserer Kollegen, deiner Bekannten und Freunde hier, alles Gute und noch einen relativ angenehmen Aufenthalt, sofern der überhaupt angenehm sein kann, noch in New York. Ja. Aber von Herzen alles Gute und wir freuen uns natürlich alle, dass du wohlauf bist. Und allen ist natürlich heute Morgen oder am Nachmittag auch durch den Kopf geschossen, dass ein Mitarbeiter, ein Freund von uns in New York ist. Und was ist mit Tim? Aber du bist wohlauf und das ist schön. Alles gut gegangen. Ich fahre jetzt in meine Unterkunft und dann werde ich ausgiebig duschen und was zu Abend essen. Und ja. Alles Gute und alles Liebe, Tim. Okay. Tschüss. Tschüss. Das war Tim Stienauer aus New York, ein Mitarbeiter hier aus unserem Team, aus dem Domian-Team, der heute Morgen mit vor Ort war, als das passierte, am Nachmittag heute Morgen zu amerikanischer Zeit. Ich bin jetzt verbunden mit Andreas und Andreas ist 32 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, hallo Domian. Hallo Andreas. Also es ist schon bewegend, was Tim gerade erzählt hat. Ja, allerdings. Ja, auf jeden Fall. Du rufst aus Deutschland an? Ich rufe von North Carolina an. Ach, von North Carolina? Ich bin hier also ungefähr schätzungsweise so 900 Kilometer südlich von New York. Ja. Und bis gerade dachte ich, dass hier unser Tag schon aufregend gewesen wäre, aber das ist natürlich nicht mit dem vergleichbar, was Tim gerade erzählt hat. Kurz mal zur Erklärung deiner Person. Du bist Deutscher? Ja, ich arbeite seit Anfang Juni hier in einem Forschungsinstitut in North Carolina. Mhm. Und das ist hier ein Institut, wir sind so 150 Leute hier. Ja. Und heute Morgen, als ich an meinen Schreibtisch kam, das war also gegen 9, da habe ich als erstes so ein paar Nachrichtenschlagzeilen per Internet abrufen wollen. Und habe dann auch schon die ersten Schlagzeilen gesehen, dass halt, da wusste man dann noch nicht, wie viele Flugzeuge, aber dass Flugzeuge halt in das World Trade Center gestürzt sind. Mhm. Wie war denn da vor Ort dann die spontane Reaktion deiner amerikanischen Kollegen? Also innerhalb der ersten Minuten versuchte jeder Informationen zu kriegen, per Radio, per Internet, aber es war per Internet eigentlich alles sofort blockiert. Und hier in dem Institut ist es so, dass sehr viele aus dem Norden hier arbeiten. Also auch meine Chefin kommt aus New Jersey zum Beispiel, kennt Leute, die in New York arbeiten, die auch im World Trade Center arbeiten. Und es wurde sofort in einem Seminarraum ein Fernseher aufgestellt mit Antennenanschluss, was sonst nicht ist. Und mindestens die Hälfte der Belegschaft war sofort dort versammelt und hat sich das angesehen, die ersten Bilder, die per ABC übertragen wurden. Ich kann mir vorstellen, dass natürlich, selbstverständlich, wie es uns allen auch ging, zuerst einmal, dass alle Leute geschockt sind und zutiefst betroffen sind und eigentlich sprachlos sind. Ja, Fassungslosigkeit und Ohnmacht auf jeden Fall. Gab es irgendwann im Laufe des Tages dann einen Moment, wo es umschlug, wo du merktest, dass die Kollegen auch wütend sind? Oder dass, ja, auf jeden Fall. Also anfangs war es schon eher so, dass viele gar nicht glauben konnten, dass es jemand wagt, einen Terroranschlag gegenüber den USA aufzuführen. Ja, das war so ein Satz, der mehrmals fiel. Dieses Land fühlt sich halt sehr sicher, ne, in seinen Grenzen. Das ist ja auch das erste Mal, dass so etwas in dem ganz großen Maße passiert ist. Ne? Also ein Kollege sagte mir wörtlich irgendwie so, ihr in Europa seid sowas gewöhnt, fragt auch Irland, London, Baskenland-Geschichten und so an, aber doch nicht hier in unserem Land so ungefähr. Ne? Und dann auch noch in New York. Ja, genau. Und dann noch das große Wahrzeichen von New York. Ja. Und dann irgendwann am späteren Vormittag gab es eine Vollversammlung hier, wo dann auch vom obersten Präsidenten direkt gesagt wurde, wer nach Hause gehen will, kann gehen. Mhm. Zum einen, um am Fernsehen zu verfolgen oder auch, weil jetzt einige Schulen so ihre Freizeitprogramme gestrichen hatten. Mhm. Und auch eben, weil viele halt auch im New Yorker Raum anrufen wollten, weil eben Freunde und Familien von vielen leben. Weißt du, ob Leute, also Kollegen von dir, ob die Opfer zu beklagen haben? Im Verwandten oder Freund? Weißt du nicht. Mhm. Also die, bei denen es jetzt, wo die Gefahr bestand, die sind eigentlich sofort nach Hause gefahren. Mhm. Ich habe das nicht wieder gehört. Gab es auch? Ja? Ja, bitte. Wir sind jetzt 6 Stunden hinter Deutschland hinterher. Also hier ist jetzt 19 Uhr gerade erst. Mhm. Und als die Leute gefahren sind, war es so mittags. Und jetzt im Laufe des Tages sind eh noch keiner wiedergekommen. Mhm. Aber was du gerade fragst, es sind schon ziemlich schnell Meere umgeschlagen von der Stimmung, dass es eigentlich schon gleich in Wut umgeschlagen ist. Wie weit geht die Wut? Gibt es da sowas auch wie Racheformulierungen? Ja, auf jeden Fall. Also den ganzen Nachmittag über gab es eigentlich auf jedem Flur immer überall Diskussionsrunden der verschiedensten Art. Mhm. Und selbst Kollegen, die ich jetzt sagen wir mal so eher als moderate, ruhige Typen einordnen würde, hatten sofort Formulierungen. Es gab natürlich dieses Gerücht, dass jetzt zum Beispiel Taliban-Terroristen dahinter stecken könnten. Mhm. Dass sofort der Ruf da war, jetzt einfach generell Afghanistan Krieg erklären und jetzt Zitat Chat machen. Mhm. Das Problem ist ja, dass man bis jetzt immer noch nicht weiß, wer dahinter steckt. Es fällt immer zu der Name Bin Laden, aber es hat sich niemand dazu bekannt und die Palästinenser distanzieren sich davon und auch radikalische palästinensische Organisationen. Bin Laden ist schon jemand, dem es hier von vielen Kollegen und auch nach wie vor auf manchen Fernsehsendern zugetraut wird. Mhm. Während jetzt aus der Palästinenser-Ecke, also Hamas, Schihad oder so, sagen nicht die meisten, dass die nicht die Mittel dazu hätten. Mhm. Wobei ich mich frage, ob man da jetzt wirklich so viel Mittel zu braucht. Mhm. Ja, das frage ich mich allerdings auch. Dieses Argument habe ich im Laufe des Tages auch oft gehört und es hat mich eigentlich nicht so überzeugt. Aber auf jeden Fall gibt es krasse Reaktionen und emotionale Äußerungen platt machen und einen Gegenschlag, wie auch immer, einleiten, was natürlich fatal eigentlich wäre, solange man nicht genau weiß, wer dahinter steckt. So könnte sich die Spirale noch weiter nach oben entwickeln. Ich habe noch eine andere Frage. Mir ist heute, als ich den amerikanischen Präsidenten gesehen habe, war mir nicht wohl zumute. Ich fand, dass er sehr hölzern reagiert hat und er ist nicht der Mann, den ich mir eigentlich wünsche in dieser Situation, an dieser Stelle. Wie nehmen die Amerikaner ihn auf zurzeit? Also hier in meinem Kollegenkreis gibt es sowohl Pro-Bush als auch Contra-Bush. Aber es ist schon eigentlich die überwiegende Mehrheit, jetzt zumindest von meinem Umfeld, dass sowieso ihn viele nicht unbedingt für den fähigen Posten halten. Aber das ist jetzt, glaube ich, das kann ich jetzt nicht verallgemeinern. Hm. Also mir persönlich wäre lieber, wenn jetzt Herr Clinton noch an der Macht wäre, als den Herrn Bush. Wir haben die Amerikaner das dann aufgenommen, dass er, und so hätte es sich ja eigentlich gehört, dass der amerikanische Präsident zurück ins Weiße Haus fliegt. Stattdessen war er ja irgendwo und hat sich verschanzt. Wir haben die Amerikaner, oder nicht die Amerikaner, sondern die Leute, mit denen du es zu tun gehabt hast, wir haben die das aufgenommen. Da habe ich jetzt nicht persönlich was zu gehört. Also auf zwei Fernsehsender habe ich halt nur gesehen, dass wohl seine Security ihn nicht woanders hinlässt. Na gut, aber er ist der Präsident, wenn er das will, er könnte die Anweisung erteilen und dann könnte er Flagge zeigen und sagen, ich bin da. Also zwei Kollegen, mit denen ich lange diskutiert habe heute, meinten beide, eigentlich egal, wer da auf dem Posten ist, also ich hatte auch mit Clinton verglichen in der Diskussion, das wäre im Moment völlig egal, da einfach 300 Millionen Amerikaner irgendwie militärische Reaktionen sehen wollen. Mhm. Hast du jetzt in deinem Umfeld, du sagst, du wohnst 900 Kilometer entfernt von New York und das ist ja jetzt auch egal, wie weit es von New York entfernt ist, hast du in deinem Umfeld auch Angst, dass vielleicht weitere Anschläge passieren könnten und dass du selbst vielleicht da Leidtragender werden könntest? Also letzteres eigentlich nicht, weil in erster Linie in Anführungsstrichen nur, wirklich jetzt in Anführungsstrichen, wichtige Ziele halt, viel solche Anschläge sind. Jetzt in meinem Umfeld gibt es sowas nicht. Mhm. Aber das zeigt natürlich letztendlich, wie wenig Sicherheit generell auf Flügen geboten werden kann. Letztendlich ist sowas halt wirklich nicht hundertprozentig sicher, was jetzt wieder gezeigt wurde. Also ich musste den ganzen auch Nachmittag heute daran denken, an die armen Leute in den Maschinen, welche entsetzlichen Minuten die durchgemacht haben, als denen vielleicht klar wurde, was da geplant ist. Man kann eigentlich für die Leute nur hoffen, dass die das nicht kapiert haben, was die Terroristen vorhatten. Das stimmt. Es muss sonst entsetzlich gewesen sein, ein absoluter Horror. Wie lange planst du jetzt noch in den Vereinigten Staaten zu bleiben? Ich werde mindestens bis Sommer nächsten Jahres hier arbeiten. So lange? An einen Jahresvertrag, eventuell zwei Jahre. Wie kommt es denn jetzt dazu, ich war gerade ja ganz erstaunt, als du sagst, du rufst auch aus den USA an, dass du, hörst du uns in den USA auch, empfängst du uns? Ja. Über Internet? Ja. Ah ja. Also das ist ein klasse Service irgendwie. Dass wir im Internet sind, ja. War schon sehr erfreulich, das zu lesen. Also ich habe es so vor einem Monat ungefähr gelesen, dass ihr halt per Internet erreichbar seid. Mhm. Und jetzt war die Sommerpause und jetzt habe ich also letzte Woche 2,5 Sendungen oder so gehört. Ja. Also seit es wieder angefangen hat. Also Andreas, auf diesem Wege schöne Grüße aus der Heimat. Ja, danke schön. Und ich wünsche dir alles Gute und für deine Arbeit, die du dir vorgenommen hast in Amerika, alles Gute und viel Erfolg. Alles klar. War schön, mal mit dir zu sprechen. Vielen Dank. Auch wenn es einen schöneren Anlass hätte geben können. Ja, allerdings hast du recht. Ja. Auf Wiederhören und alles Gute. Nochmal. Alles Gute an dich und dein Team. Danke. Tschüss. Tschüss. Jetzt trennt sich meine Leitung 3 nicht. Hinweis an die Regie. Ist das schlimm? Ah, jetzt bin ich verbunden. Ich habe gerade gesagt, dass ich 2 Freunde in Amerika, in New York zurzeit habe. Eben auch eine gute Freundin von mir, das ist Siba Sharkeep, die Filmemacherin Siba Sharkeep. Und Gott sei Dank ist der Siba auch nichts passiert, obgleich sie in der Nähe des World Trade Centers wohnt zurzeit. Und ich bin froh, dass sie jetzt an der Strippe ist. Hallo Siba. Hallo Domian, ich bin auch froh, dass ich an der Strippe bin. Ja. Wie hast du heute den Tag erlebt? Also ich bin aufgestanden wie jeden Morgen, habe meinen Kaffee gemacht wie jeden Morgen. Man hat ein paar Blöcke weiter nämlich überhaupt nichts gehört und gesehen von dieser Katastrophe und bin dann angerufen worden aus Deutschland von Kollegen, die mich gebeten haben, sofort ins ARD-Studio hier in New York zu gehen und zu helfen, zu berichten. Die müssen sagen, dass du auch zusätzlich journalistisch arbeitest und dadurch der Kontakt zum ARD-Studio bestand. Du wohnst in unmittelbarer Nähe. Unmittelbare Nähe nicht, aber so nah, dass ich es gesehen habe. Ich habe gesehen, ich war auf dem Dach meines Hauses, meines Gebäudes und habe gesehen, wie das erste Gebäude zusammengestürzt ist. Und es war gespenstisch. Es war absolut gespenstisch, weil wie gesagt, man hat nichts gehört, man hat es nur gesehen. Mhm. Und es war wie so ein Spielzeug. Mhm. Wie ein Spielzeug ist ein 110-stöckiges Gebäude zusammengekracht. Und um mich rum waren ein paar Nachbarn, die waren geschockt. Also hier im Fernsehen sieht es so aus, wirklich wie aus spektakulär oder trivialen Actionfilmen. So sieht es aus, was wir zu sehen bekommen haben heute den ganzen Tag, den ganzen Nachmittag über. Was war heute das für dich Schlimmste und Beeindruckendste, was du gesehen und was du mitgemacht hast? Also es ist natürlich, ich meine, welche Worte kann man finden für den Tod von Tausenden von Menschen? Das ist schlimm und was Schlimmeres gibt es nicht. Wenn einer stirbt, ist es schlimm. Wenn Tausende sterben, ist es tausendmal schlimm. Aber ich glaube, dass das, was jetzt besonders schlimm ist, was einen Schock verursacht unter den Menschen, ist, dass es damit nicht zu Ende ist. Mhm. Ich habe eben die letzten Worte, die du mit deinem mit deinem Gesprächspartner gehabt hast, gehört, der sagt, die Leute wollen alle Rache. Mhm. Das ist das, was am meisten Angst macht. Hast du das heute auch so empfunden, als du mit Passanten oder mit Amerikanern gesprochen hast, dass so dieses Rachegefühl sehr stark oder immer stärker wird? Also das Rachegefühl ist schon da, aber im zweiten Moment denken die Leute natürlich auch, dass das nicht der richtige Weg ist. Mhm. Weil wir hatten schon mal einen Kalten Krieg, wir hatten schon mal eine Auseinandersetzung zwischen Sowjetunion und der westlichen Welt, zwischen dem Kommunismus und der westlichen Welt. Und das hat auch nirgendwo hingeführt. Mhm. Wieso glaubt irgendjemand, dass die Auseinandersetzung, wenn sie eskaliert zwischen der sogenannten islamischen Welt und der westlichen Welt, dass die irgendwo hinführt und irgendjemanden heil bringen könnte? Ich frage jetzt nochmal chronologisch nach. Du hast gesagt, dass du dann von dem ARD-Studio angerufen worden bist. Wie weit bist du dann an das Geschehen herangegangen heute im Laufe des Tages? Also direkt an das Geschehen dran konnte kaum jemand gehen, weil natürlich alles weiträumig abgesperrt worden ist und viele derjenigen, die dran gegangen sind und geholfen haben zum Beispiel, die sind unter den Trümmern begraben worden. Mhm. Es ist ja das erste Gebäude eingestürzt, das zweite Gebäude eingestürzt, es ist ein drittes Gebäude eingestürzt, es sind Teile runtergeflogen. Also die haben versucht, so schnell wie möglich den Raum abzusperren. Mhm. Die gesamte Stimmung in Manhattan im Moment, wie du sie mitbekommen hast, am Nachmittag oder auch jetzt noch, wie würdest du sie beschreiben? Angst. Absolute Angst und Fassungslosigkeit. Funktioniert denn überhaupt irgendetwas noch? Fahren Busse oder fährt die U-Bahn oder sind Geschäfte auf? Kann man einkaufen gehen? Wie kann man sich das vorstellen? Alles ist zum Stillstand gekommen. Erst einmal. Und die Leute haben gesagt, also zum Beispiel der Taxifahrer, der mich hochgefahren hat, ins Studio meinte, ich fahre aber nur bis zu der und der Straße, weil ich von da aus abbiege und nach Hause will. Heute ist kein Tag, an dem ich weiterarbeiten will. Ich will meine Arbeit unterbrechen und werde nach Hause gehen zu meiner Familie. Wer weiß, was sonst noch kommt. Mhm. Alle meine Freunde sind sofort nach Hause gegangen, haben ihre Kinder von der Schule abgeholt, sind sofort nach Hause gegangen. Niemand ist im Büro geblieben. Also ich glaube, wir sind hier die Einzigen, die noch im Büro sind und arbeiten. Aber gut, das ist unser Job in so einer Situation, dann zu arbeiten auch. Nun weiß ich, dass du oft in New York bist und du kennst auch so ein bisschen die New Yorker Mentalität und die Seele. Wie werden die nächsten Tage aussehen? Hast du so eine Prognose, wie man sich darauf jetzt einstellen wird, auf die neue Situation? Also die Situation hat eigentlich schon angefangen. Sehr viele New Yorker helfen, haben angefangen, Blut zu spenden, sind runtergegangen in die Region, wo das passiert ist und sagen, und wenn wir Steine aus dem Schutt räumen müssen, ist auch egal, wir tun das, und wenn wir das 1 Kilometer entfernt davon erst tun können, dann tun wir das da. Also es ist eine sehr große Solidarität, das ist der amerikanische Patriotismus, der bei den New Yorkern auch noch sehr groß ist. Ja. Du hast gerade das Wort, Stichwort genannt, Blutspenden. Wie ist überhaupt die Situation in den Krankenhäusern? Ich stelle mir vor, dass die wahnsinnig überfüllt alle sind in der Stadt. Also es ist so, dass man muss sagen, leider es noch nicht so ist, weil das nämlich bedeutet, dass die meisten Opfer erst noch geborgen werden. Mhm. Und das beantwortet auch deine vorherige Frage, die Prognose, die nächsten Tage werden damit verbracht werden, die Opfer aus den Zimmern zu bergen. Man muss sich das mal vorstellen, eine Sekunde vorstellen, ein Gebäude, zwei Gebäude, die 110 Meter hoch sind, und wie viele zigtausend Menschen da drin arbeiten, und man hat nur 20 oder... Ich glaube, sie sind noch viel höher, ne? Sie waren über 300 Meter, die Türme, soweit ich... 110 Stockwerke. Stockwerke, ja. Mhm, ja. Die sind eingestürzt und die Menschen sind darunter begraben. Unglaublich. Worden, in den Trümmern begraben worden. Und das muss erst alles freigeräumt werden, das muss erst alles weggeräumt werden. In einer Stadt wie Manhattan, wo man keinen Platz hat, das Zeug wegzuräumen, und dann kommen die Leute erst raus und dann wird man erst sehen... Es gibt ja auch noch überhaupt gar keine realistischen Schätzungen, wie viele Menschen ums Leben gekommen sind. Nein. Überhaupt nein. Nicht. Es wird viel spekuliert. Der Zeitpunkt war leider sehr, sehr, sehr ungünstig. Die Leute haben gerade angefangen zu arbeiten und man sagt, dass bis zu 50.000 Menschen da arbeiten. Ich würde dich gerne noch fragen, man hat... ja, von noch einem Flugzeug gehört, das angeblich abgestürzt ist. In Pittsburgh. In Pittsburgh. Ist es abgestürzt oder hat man es abgeschossen? Darüber spekuliert man auch. Im Moment ist, wenn man ehrlich ist, kann man im Moment keine genauen Details beantworten, was diese Fragen angeht. Das sind im Moment alle Spekulationen. Und natürlich halten Pentagon, CIA, FBI sich alle bedeckt, weil sie erst einmal selber durchblicken wollen, bevor sie verstehen und bevor sie entscheiden, welche Informationen sie rausgeben an die Öffentlichkeit. Eine Zeit lang ist zum Beispiel gesagt worden, es seien 8 Flugzeuge gewesen, die entführt worden sind. Ja. 2 seien noch in der Luft und man weiß nicht, wo die sind, und man will die runterholen. Dann wurde gesagt, dass ein Flugzeug abgeschossen worden ist. Das ist weder dementiert noch bestätigt worden. Dann wurde gesagt, es sind 4 Flugzeuge ins World Trade Center geflogen. Dann wurde eine Zeit lang, ein paar Stunden lang gesagt, es sind Bomben zusätzlich im World Trade Center hochgegangen. Also ein Riesenwirrwarr. Und das wird wahrscheinlich noch lange dauern, bis man alles genau detailliert weiß, was geschehen ist. Absolut. Ich würde dich gerne jetzt zum Schluss auch noch fragen, wie ich das gerade Tim getan habe. Wir haben jetzt auch relativ sachlich darüber geredet. Und du bist auch Journalistin und beurteilst das auch unter einem journalistischen Blickwinkel. Aber du bist eben auch... eine Frau, die sie war, und wie hast du das persönlich und privat für dich jetzt wahrgenommen heute? Was bewegt das in dir? Also der erste Moment war Unglauben. Ich konnte nicht glauben und habe das Gefühl gehabt, so schlimm wird es schon nicht sein. Und dann habe ich die Wahrheit langsam zugelassen und mitgekriegt, dass es sehr schlimm ist, dass es die Katastrophe schlechthin ist. Hast du Angst vor der Zukunft, dass du denkst, das könnte sich alles noch mehr eskalieren, weltweit sogar? Absolut, absolut. Also es ist keine Angst, wie ich sie habe, wenn ich zum Beispiel in Afghanistan bin und von da berichte oder von Filme mache oder unterwegs bin. Also so eine Angst ist es nicht. Es ist keine akute Angst und keine aktuelle Angst. Es ist eine sehr unbestimmte und eine sehr diffuse Angst, die ich jetzt habe, aber die ist sehr, sehr, sehr groß. Ich freue mich auf jeden Fall, das weißt du, wir sind lang genug befreundet, dass du wohlauf bist und dass du gesund bist. Danke, danke. Und hoffe auch auf ein baldiges Wiedersehen hier in Köln, wünsche dir alles Gute. Danke. Wann wirst du zurückkommen, weißt du schon? In ein paar Wochen irgendwann. In ein paar Wochen, ich weiß nicht. Alles Gute, Sieber, und vielen Dank. Vielen, vielen Dank auch. Tschüss. Tschüss. Jetzt haben wir 1 Uhr 29 und 40 Sekunden und jetzt machen wir eine kleine Pause. Ja. 1:30 und 20 Sekunden, hier ist Radio 1 live und das WDR Fernsehen mit der WDR Telefontalkshow Domian. Wenn ihr euch mit mir hier heute Nacht live unterhalten wollt, dann könnt ihr das gerne machen. Telefonnummer 0800 5678 111 und die Faxnummer 0800 5678 110. Als nächstes bin ich verbunden mit Sascha und Sascha ist 29 Jahre alt. Guten Morgen. Guten Morgen, Jürgen, guten Morgen. Über was unterhalten wir beide uns? Ja, auch über das Thema, also diese wahnsinnige Katastrophe, die da passiert ist. Für die ganze Menschheit, nicht nur für Amerika, das ist für die ganze Menschheit ist das eine Katastrophe und ich kann da auch wenig drüber sagen. Ich bin auch total schockiert. Du rufst aus Deutschland an. Ich rufe aus Deutschland an, ja. Ich rufe aus Deutschland an und der Grund ist mitunter auch, ich bin Moslem, ich bin Deutscher und bin Moslem. Mhm. Viele Leute haben jetzt viele Fragezeichen im Kopf. Das ist schon aus meinem freien Willen passiert. Das Problem ist, was wir jetzt haben und was wir jetzt kriegen werden, was wir auch schon seit längerem haben, dieser Hass, dieser unsinnige Hass Moslems gegenüber, den die Moslems überhaupt gar nicht den Amerikanern gegenüber haben. Mhm. Es wird eine Hetzkampagne gestartet gegen uns, ich muss wirklich sagen gegen uns. Mhm. Es ist Unsinn, es sind wenige Menschen, es sind mit Sicherheit die gefährlichsten Menschen der Welt, sprich Bin Laden oder irgendwelche anderen wahnsinnigen Radikalen, vollkommen egal welche Religion oder was auch immer, nur sind halt jetzt gerade bei Amerika, wird der Schrei gegenüber Moslems riesengroß und ich bin mir sehr sicher, wir haben also heute auch Kontakt gehabt mit unseren Leuten, mit unserer Verwandtschaft in Marokko und die Leute sind schockiert, die sind fix und fertig, die können das gar nicht, die wollen das gar nicht glauben, die haben wirklich gedacht, das ist ein Ausschnitt aus dem Film. Und, hast du denn, also man kann nicht von Verständnis reden, natürlich nicht. Nein. Aber hast du eine Überlegung zumindest, warum sich diese Gewaltspirale so entwickelt hat und warum es so gekommen ist? Ja, das ist genau das, was deine Vorrednerin sehr intelligent gerade eben schon gesagt hat. Man darf eins nicht machen, man darf nicht Gleiches mit Gleichem vergelten. Mhm. Weil das ist schon vor vielen Jahren ist das passiert. Der letzte akute Fall, der war halt gegen Saddam Hussein. Mhm. Man muss sagen, diese Leute, die Afghanen speziell, die ganzen persischen Staaten, sprich Iran, Irak, es sind keine Moslems in dem Sinne. Es sind Schiiten, das ist eine komplett, im Prinzip eine ganz andere Religion, die wir Moslems auch nicht als solches akzeptieren, weil die uns viel zu radikal sind. Mhm. Gehst du so weit, dass du sagst, dass wenn die Amerikaner sich in den letzten Wochen mehr in den Nahostkonflikt eingemischt hätten und mehr vermittelnd agiert hätten, dass dadurch das hätte verhindert werden können? Nein. Das sind Leute, die das schon seit langem geplant haben. Und wie eben auch schon gesagt worden ist, ich habe es nicht mehr genau im Kopf, ich habe heute überhaupt gar nichts mehr Genaues im Kopf, aber da wurde schon gesagt, es muss nicht unbedingt eine Riesenorganisation sein. Mhm. Es sind ja nur im Anführungszeichen, es sind ja Flugzeuge entführt worden und diese als Bombe benutzt worden, was von einer wahnsinnigen Cleverness bedeutet und das bedeutet aber auf der anderen Seite, man muss keine Bombe platzieren. Mhm. Bin Laden hatte viele Jahre Zeit dafür, der ist angeblich in Afghanistan. Mhm. Ich bin auch am Zweifeln, ob er es war. Wenn er es denn sein sollte, er wird seine Strafe bekommen. Vollkommen egal, von wem er das bekommt. Sascha, du bist Moslem und du bist Deutscher. Ja. Welche konkreten Ängste verbindest du jetzt nach diesem Vorfall heute mit deinem persönlichen Leben hier in Deutschland, mit deinem Alltag? Ja, also das habe ich schon heute Nachmittag, im späten Nachmittag schon mit meinem Freund ausdiskutiert, beziehungsweise wir haben uns da schon drüber unterhalten. Er sagte schon mal, du kannst dich natürlich darauf einstellen, dass viele Leute jetzt deinem Glauben gegenüber sehr mit Hass erfüllt sind. Mhm. Dann sage ich, ja, das Problem ist jetzt, das war schon seit längerem da, nur jetzt ist es natürlich trauriger anders, ist es akut geworden. Aber ist es insofern sehr richtig, dass du darauf aufmerksam machst, auch an dieser Stelle oder auch in unserer Sendung, dass man natürlich jetzt dass man nicht die ganze islamische Welt, weiß Gott, nicht verurteilen darf oder gar in die Täterecke schieben darf oder auch nicht in die Sympathisantenecke schieben darf. Ja. Das macht man aber, Jürgen, das ist schon seit vielen Jahren, wird es doch praktiziert. Das Problem ist, der Islam, der wird von den Medien, sprich aber auch von vielen Amerikanern oder ich will mal anders anfangen. Die Amerikaner, es schwappt viel in Europa rüber. Wir sind zu aufnahmefähig für die Amerikaner. Mhm. Und alles, was kommt, was die sagen, wird vieles geschluckt und es wird nicht drüber nachgedacht, wie sowieso zu viel geschluckt wird. Das Problem ist, der Islam wird von den meisten Leuten überhaupt gar nicht verstanden. Der Islam, das Wort an sich, bedeutet übertrieben. Das ist krass. Viele Leute werden jetzt ein Vogel sein. Doch, es ist die originale Übersetzung bedeutet Frieden. Und das nächste, was ich direkt im Anschluss sagen muss, Märtyrer. Weißt du, was ein Märtyrer bei uns im Islam bedeutet? Das ist die größte Todsünde, die es gibt. Es ist ein Unsinn zu glauben, dass Märtyrer im Islam oder überhaupt in unserer Religion, dass die hochgehoben werden. Das ist in den radikalen Gebieten. Das mag so sein, desto trotz gibt es sie und sie entwickeln sich zur schlimmsten Waffe überhaupt, ne? Die es auf der Welt gibt. Ich danke dir für deine Meinungsäußerung und vor allen Dingen auch, dass du oft auf diesen Aspekt hingewiesen hast. Da muss man wirklich jetzt sehr gegensteuern, von allen Seiten, auch von Seiten der Medien, dass auf keinen Fall da so eine Hetzkampagne gegen die gesamte in Gang kommt, genau. Ja, ja. Danke für deine Meinungsäußerung und alles Gute, Sascha. Alles klar. Auf Wiederhören. Ciao. Ich kriege stets meine Leitung nicht getrennt hier. Jetzt habe ich sie weg. Anna ist dran. Anna ist 31 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, hallo, grüß dich. Guten Morgen, Anna. Also so gerade 31. Ich habe Geburtstag gehabt an dem Tag. Gestern? Ja. Nachträglich Glückwünsche. Ja, ich glaube, obwohl es ja nicht so ein schöner Tag war. Möchtest du dich auch zu diesem Thema äußern? Ja, es ist das Erschreckendste, fand ich, was ich heute gehört habe, dass die Leute tanken gefahren sind, weil die gedacht haben, oder was wahrscheinlich auch so sein wird, dass der Spritpreis morgen was haben die gesagt, 20 Pfennig steigen wird. Ist das so? Das hast du gesehen, dass Leute an die Tankstellen gefahren sind? Und haben irgendwo auf RTL oder sonst wo gezeigt und haben da auch Interviews gemacht. Mhm. Also das fand ich schon ziemlich erschütternd. Ja, es ist erschütternd. Und also, das macht einem eigentlich klar, dass sehr viel auch Heuchelei ist, von wegen Betroffenheit gegenüber den Opfern, sondern da ist einfach blanke Angst, was die eigene Haut angeht, ne? Und die eigene Bequemlichkeit, dass die vielleicht gestört würde. Und das, was du gerade sagst, ist ein schönes Beispiel dafür, dass man schnell tanken fährt. Also stell dir mal vor, die Leute fahren um 11 Uhr nachts tanken und aber das eigentliche Ding, was passiert ist, wir waren hier, ich habe einen Brunch gemacht zum Geburtstag und da hab ich einen Anruf vom Freund gekriegt, der gerade in den USA studiert. Und da vermisst du eine Freundin aus Deutschland, die ich nicht genau kenne, aber einige von meinen Gästen, die kennen die halt. Und die hatten sich verabredet am World Trade Center um 9 Uhr. Mhm. Und er hat verschlafen, ist zu spät gekommen und ist da eingetroffen, ja, kurz nachdem das zweite Gebäude irgendwie zusammenstürzte oder das zweite Flugzeug da reinkrachte, so genau habe ich es jetzt auch nicht mehr im Kopf. Mhm. Und seine Freundin ist seitdem nicht mehr erreichbar. Und hat eben bei uns angerufen und in Tränen aufgelöst und einfach nur wissen, ob wir von irgendwas gehört haben, haben wir aber nicht. Und Bekannte von ihr haben ihre Nummer gehabt und also bis dahin kein Kontakt halt. Und wir vermuten jetzt, sie sind auch alle nach Hause gegangen danach, also vermuten mal, dass sie es nicht überlebt hat. Ja. Und das kam auch noch dazu. Und dann diese Geschichte und dann irgendwie zu sehen, dass hier in Deutschland die Leute an ihren eigenen Tankfüllung denken. Also die Verbindung mag jetzt zwar ganz weit hergeholt sein, aber das hat mir so heute ziemlich einen Rest gegeben. Hast du für dich und dein Leben besondere Ängste, wenn du dieses Ereignis dir vor Augen hältst? Ah, sicher. Also ich erinnere mich noch an den Golfkrieg, wo ich vom Fernseher gesessen habe und gedacht habe, ist das nicht der Anfang vom Dritten Weltkrieg? Also ich habe gerade am Anfang zur Begrüßung gesagt, dass ich ähnliche Erschütterungen eigentlich erlebt habe damals, als Tschernobyl passierte, als der Reaktor explodiert ist, weil es noch näher an uns dran war und diese Wolke nach Deutschland, Mitteleuropa rüberzuschwappen drohte. Natürlich, beim Golfkrieg hast du recht, da war es auch sehr heikel und wir hatten alle Sorge, dass sich das vielleicht eskalieren könnte. Mhm. Hier ist es natürlich politisch komplizierter. Ein wirklicher Weltkrieg entsteht ja erst, wenn eine Großmacht mit involviert wird, neben den USA. Und das sieht ja Gott sei Dank im Moment nicht so aus. Der russische Präsident hat sich ja nun solidarisch erklärt mit den Amerikanern, hat sogar angeboten, dass man gemeinsam den Terrorismus bekämpft. China äußert sich nicht und mehr. Nee, ist mir schon klar, dass sie in den Bin Laden, dass Russland und USA einen gemeinsamen Feind anhaben, weil die Taliban, die sind ja auch nicht lustig für die Russen. Also, aber trotzdem, also ich denke, die ganze Welt wird nie wieder so sein, wie sie, ich sag mal, vorgestern noch war. Und ich weiß nicht, was da passieren sollte. Da sind die Spritpreise das Geringste, aber die. Absolut. Ja, es könnte vielleicht passieren, dass die gesamte westliche Welt einfach überzogen wird mit solchen Terroranschlägen, eben auch in Deutschland, in Europa. Ja, auch mit der Angstbesetztheit habe ich einfach so diese, ich meine, ich will in 6 oder 7 Wochen heiraten. Wir wollten nach USA fahren. Und wenn sie den alten Traum erfüllen mit dem Wohnmobil quer durch, ob wir das jetzt noch uns vertrauen. und was ist überhaupt passiert. Und diese Angstbesetztheit macht mir Angst, dass man nichts mehr machen kann, ohne zu denken, ey, kann ich noch in das BMW-Hochhaus in München oder hier jetzt in dieses Hochhaus in Düsseldorf? Ja, oder ich habe vorhin in den Nachrichten gehört, dass alle großen Hochhäuser in Frankfurt morgen gesperrt sind. Also soweit ist es jetzt auch schon, ne, dass man in Deutschland dann solche Sicherheitsmaßnahmen treffen muss. Und dann diesen Anruf zu kriegen, irgendwie Tränen aufgelöst, und das ist jetzt zuerst weit weg, das sah ja aus wie im Horrorfilm, konnte ich nicht so richtig begreifen. Aber ich will ja auch noch was sagen. Ich habe auch die böse Vermutung, dass heute viele auch gierend vor dem Fernseher die ganze Zeit gesessen haben und sich das reingezogen haben, wie eben ein Actionfilm. Ich fand es eigentlich auch etwas empörend, dass die Sendeanstalten immer und immer und immer und immer und immer wieder gezeigt haben, wie die Türme zusammenkrachten. Oh ja, das ist so eine Effekthascherei, die mir eigentlich nicht angemessen erschien bei der Ernsthaftigkeit dieses Themas. Das muss man dokumentieren, natürlich, aber man muss es nicht in einer Endlosschleife ständig und auf allen Kanälen endlos zeigen. Also ich sitze hier auch seit 16 Uhr vom Fernseher ununterbrochen, und ich fand es übrigens korrekt, dass Viva den Sendebetrieb eingestellt hat. Das habe ich auch gerade gesehen, dass sie es gemacht haben, ja. Das fand ich dann okay, aber das ist wirklich, also ich weiß nicht, was ich sagen soll dazu. Auf einmal trifft es einen in Hannover, wo irgendwie ein tränenüberströmter Mensch anruft, ey, meine Freundin ist weg, und wir wissen, die lebt wahrscheinlich auch nicht mehr. Wollen wir nur alle gemeinsam hoffen, worüber wir gerade auch geredet haben, dass die amerikanische Regierung jetzt besonnen reagiert. Ich glaube, das ist das Allerwichtigste für die Zukunft und für den Weltfrieden. Ja, das ist man doch noch eine Angst von mir. Ich weiß nicht, ob Bush das kann. Da wäre Al Gore der Bessere für gewesen. Bestimmt, ja. Oder Clinton oder so, aber Bush. Ja. Das ist auch noch so meine Sorge. Eine Stimmungsäußerung von der Anna, die gestern Geburtstag hatte. Dennoch möchte ich dir nachträglich auch nochmal alles Gute wünschen und viel Glück für dein neues Lebensjahr, Anna. Okay, danke dir. Wiederhören. Tschüss. Tschüss. Ich habe an der Leitung... In der Leitung, an der Strippe, den Michael, der ist 18 Jahre. Hallo. Hallo Michael. Ich habe fast das Gefühl, dass wir heute bei dem Thema bleiben, ne? Oder? Ja, ich denke auch. Also ich habe angerufen, um erstmal, ich bin geschockt von dem Vorfall, und ich wollte das halt einfach mal zum Ausdruck bringen und das irgendwie halt auch in der Öffentlichkeit mal sagen. Und zudem habe ich eine Verwandte in New York, die ich versucht habe, halt zu erreichen, was leider nicht telefonisch möglich war. Ja, viele Leitungen waren aber auch über viele Stunden blockiert. Ja. Das habe ich auch gemerkt, als ich meine Freunde erreichen wollte heute Nachmittag. Das muss nicht unbedingt gleich ein schlechtes Zeichen sein. Ja, sie wohnt jetzt auch nicht unmittelbar an diesem Twin Towers, aber... Trotzdem, irgendwie würde man schon mal gerne wissen, wie sie sich fühlt. Aber wann hast du denn, wann hast du heute das genau mitbekommen? Das war eigentlich unmittelbar danach. Also das war so, dass ich Radio gehört habe, also ich bei der Arbeit. Ja. Und dann habe ich das gehört, halt, dass ein Flugzeugabsturz war. Dann bin ich sofort ins Internet gegangen, da waren schon Fotos dann von dem brennenden Turm. Mhm. Und dann ging das immer Schlag auf Schlag, dann kam immer... Hast du das sofort geglaubt? Ich habe als erstes, als ich die Bilder gesehen habe, habe ich gedacht, ach Gott, da ist halt ein Sportflugzeug reingerast oder so. Also ich habe gedacht, das ist wohl nicht so schlimm. Ich muss ja sagen, als ich den Fernseher anmachte heute Nachmittag, in der allerersten Sekunde dachte ich, das ist irgendwie eine Satire oder so. Also dann dachte ich wieder, Ulrich Wickert saß da, das kann nicht sein, das ist Wahrheit. Ja. Und dann kam ja immer wieder da kam ja eine neue Information nach der anderen. Und dann sah man plötzlich noch das andere Flugzeug da reinfliegen. Ja. Also bei mir war, mir ging es so, dass halt meine Kollegen mir dann auch erzählt haben, ja, da brennt der Tower, und dann 10 Minuten später, jetzt ist er zusammengefallen. Ich so, das kann doch nicht sein. Und dann habe ich hinterher gehört, dass der Pentagon noch angegriffen worden ist und so. Für mich war es wirklich wie im Traum. Und ich habe gesagt, das gibt es nicht. Das ist wirklich wie in einem ganz schlechten Kinofilm. Ich erwarte jetzt von dir natürlich nicht eine großartig politische Äußerung, aber ich erwarte von dir jetzt eine Äußerung als Staatsbürger, als erwachsener Mensch. Wie würdest du denn sagen, wie würdest du dir denn wünschen, wie jetzt die Vereinigten Staaten oder vielleicht auch die westliche Welt darauf reagieren sollten? Ich habe eben Bilder gesehen aus, wie heißt das Land, auf Afghanistan. Afghanistan, ja. Und ich weiß nicht, ob man jetzt sofort, ich finde, man sollte gar nichts tun, solange man nicht weiß, wer es war. Mhm. Also auf jeden Fall würdest du auch sagen, besonnen vorgehen und nicht direkt draufschlagen. Ja, man sollte auch keine spektakulären Aktionen starten. Da muss man hinzusagen, dass gerade bevor unsere Sendung anfing, ging durch die Nachrichtenagenturen, dass es Raketenangriffe auf Kabul gegeben hat. Ja, ich habe die Bilder gesehen und das ist doch schlimm, wenn man nicht weiß, ob die es wirklich waren. Ja, aber der amerikanische Präsident hat dementieren lassen, dass die Amis das gemacht haben. Man vermutet bürgerkriegsähnliche Aktionen, aber man weiß es eben nicht genau. Ne? Also wenn die Amis das gemacht haben sollten, wäre es wirklich viel zu früh und viel zu hektisch reagiert, finde ich jedenfalls. Ja. Also finde ich auch und ich muss ehrlich sagen, ich habe schon irgendwie Angst, dass es da zum Dritten Weltkrieg kommt oder so. Ich habe sowas noch nie erlebt, so irgendwie so ein schreckliches Ereignis wie heute. Also, ja, du bist 18 Jahre alt, klar, das ist das erste Mal, dass was ganz Schlimmes Ja, es passiert. Gab so mehrere Katastrophen, die ich schon so, also ich bin ja nicht dabei gewesen jetzt in New York, aber halt, die ich so in den Medien mitverfolgen konnte, zum Beispiel Eschede oder Prinzessin Diana, so welche Sachen, die bleiben natürlich in einem sitzen, aber das jetzt, das hat alles übertroffen, das war echt. Boah, wollen wir hoffen, dass es nicht weiter eskaliert und ich habe gerade von meiner Regie gehört, dass jetzt endgültig feststeht, dass die Amerikaner nicht beteiligt sind an diesen Angriffen auf Kabul, sondern dass es sich offensichtlich wohl um Bürgerkriegsaktionen handelt. Ja. Also das ist dann schon mal, finde ich, eigentlich im Rahmen dessen eine positive Nachricht, dass die Amerikaner das nicht wagen. Ja, ich habe eben gerade mit meiner Gastmutter telefoniert, die wohnt in Michigan. Mhm. Also ich habe ein Jahr in Amerika letztes Jahr, habe ich dann ein Schuljahr verbracht. Mhm. Und sie hat mir erzählt, dass also in Michigan sind zurzeit schon die Gaspreise am Steigen, also die Benzinpreise um 30 Cent hat sie gesagt, ist ja schon ziemlich beträchtlich und die Menschen dort haben auch alle, die stehen auch alle unter Schock und haben auch noch riesige Angst vor anderen Anschlägen. Und natürlich. Und ich auch, ehrlich gesagt. Also wer weiß, vielleicht kommt ja morgen ein Flugzeug hier nach Berlin geflogen oder so. Ach, du rufst aus Berlin an? Nein, Berlin, jetzt Deutschland gesehen. Ja. Also, ja, das sind natürlich die großen Städte oder die Industriezentren, die werden gefährdet sind. Aber ich glaube, dass im Moment dafür keine Veranlassung besteht zur Sorge. Ja gut, aber trotzdem, sowas Feiges auch mit diesem Flugzeug und sowas Machtloses. Man kann ja wirklich nichts machen und man sieht, da können auch die Besten. Ja, es ist ungeheuer feige, weil so unglaublich viele Menschen jetzt in den Tod gerissen sind, die nun wirklich vollkommen unschuldig sind und nichts mit irgendeiner politischen Verwicklung etwas zu tun haben. Das ist eigentlich die feigste Aktion, die man überhaupt machen kann. Es geht gar nicht mehr feiger. Ja. Michael, danke für deinen Anruf und für deine Meinungsäußerung. Okay. Auf Wiederhören. Ja, tschüss. Ralf, 40 Jahre alt. Guten Morgen. Ja. Hallo Ralf. Ja, schönen guten Abend oder guten Morgen, Domian. Ja. Ich hätte mir eigentlich auch gewünscht, dich unter glücklicheren Umständen mal an die Strippe zu bekommen. Aber mich bewegt wirklich seit Nachmittag 16 Uhr da einiges. Mhm. Vor allen Dingen die Vergeltung, die da so deutlich ausgesprochen wird. Vor allen Dingen wahrscheinlich von den vielen Beratern und hin und her. Und man hat ja da schon einige Berichte auch gesehen. Ich habe von der BBC mal Berichte gesehen. Wahre Geschichte des Golfkrieges in der Richtung. Und das macht mir eigentlich Sorgen. Also du meinst, dass durch Vergeltungsschläge der Amerikaner das Ganze noch viel schlimmer wird? Ja, was heißt schlimmer? Ich meine, das ist sehr feige geworden. Ich schließe mich allem an und alles richtig. Aber es fällt mir schwer, das so zu sagen. Aber dieser zum Beispiel Bin Laden jetzt, es wurde eben gesagt, die USA waren nicht beteiligt jetzt bis jetzt an Kabul. Ja. Aber der wird ja auch nicht im Pressezentrum oben sitzen. Also das trifft ja dann auch nur Unschuldige oder viele ganz normale Bürger auch. Genauso die jetzt im World Trade Center drin waren. Ist eine Stadt Kabul, da leben auch viele, viele arme Menschen und Naja, es trifft leider immer. Gottes immer die vorwiegend die Zivilisten und die Menschen, die nichts damit direkt zu tun haben. Was wäre denn dein Vorschlag, wie man es machen könnte? Ja, einen Vorschlag kann man da nicht sagen, um Gottes Willen. Naja, man hat ja eine Meinung. Ich bin bloß, wenn man sagen so am Überlegen. Im Überlegen, man fliegt zum Mond und was man alles schon schafft und kann und dann ist man nicht in der Lage, wenn man weiß sogar, wo so ein Extremist sitzt und der vor 3 Wochen wohl so eindeutig gedroht hat, also das irgendwie also, anders in den Griff zu da kriegen. Da muss ich dir aber auch verdammt recht geben, dass diese Großmacht Amerika, dass die vielen sehr pfiffigen Geheimdienste dieser Welt es nicht schaffen, solche Leute einzeln dass sie ausgeschaltet werden, dass sie Hassan Hussein nicht kriegen, dass sie Bin Laden. Den nicht wollten sie, glaube ich, nicht kriegen. Ja, aber warum gelingt das nicht? Warum kann man nicht gezielt solche Leute ausschalten? Das verstehe ich nicht. Ja, das ist genau eigentlich, wie ich es rüberbringen wollte, warum das nicht passiert, obwohl das ja auch nicht gerade jetzt, das wäre dann auch Mordauftrag, aber es ist ja sowieso politisch alles so verzwickt. Aber ich will dir sagen, es wäre ein Mordauftrag und da sind wir in einer komplizierten ethischen Situation und Diskussion. Aber ich sage dir mal, so aus meinem Gefühl heraus finde ich zu rechtfertigen, dass man Gewaltherrscher vielleicht eliminiert, nicht vielleicht, sondern eliminiert, um größeres Unglück zu verhindern. So wie man Hitler auch hätte eliminieren müssen, um vielleicht größeres, nicht vielleicht, sondern wahrscheinlich sogar sehr großes Unglück zu verhindern. Mhm. Ich finde das zu rechtfertigen, dass man dann einen Menschen tötet. Ja. Das ist meine persönliche Auffassung. Ist aber auf jeden Fall auch auf dem Schleudersitz, wenn man sowas sagt. Ja, ich weiß, aber... Wird es auch wieder Gegner geben, Fürsprecher geben, ja. Was ich mir noch so auf dem Zettelchen aufgeschrieben habe, ist ja doch aufgeregt von dem ganzen Tag, ne? Was mir auch bedenklich stimmt, dass ich eigentlich schon vor Wochen allgemein noch zu Bekannten oder so mal gesagt habe, also irgendwann knallt das irgendwo in Amerika mal. Weil so viel Hass, wie sie sich auch durch ihre selbsternannte Weltpolizei oder wie man das bezeichnen will, sich selber schüren. Also du meinst auch, dass die Amerikaner auch durch ihr politisches Verhalten, durch ihr vielleicht ungeschicktes politisches Verhalten... Ja, und wenn ich den Bush jetzt sehe, wird mir ängstlich. Mhm. Oder nicht, Angst, richtig Angst bekommen. Weil das ist die Politik, der hatte. Kaum war an der Macht, hat er mit China angefangen. Ja, die Diskrepanzen und es kommt gleich eine ganz schärfere Linie rein. Mhm. Die ist noch nie gut gewesen. Mit Gewalt hat man noch nie was erreicht. Mhm. Und wie gesagt, ich möchte wirklich betonen, es ist traurig, es ist Wahnsinn. Das kann man nicht beschreiben, was da passiert ist heute. Ja, das ist wirklich auch absolut feige. Aber warum ist es denn passiert? Mhm. Ja, wo kommt das her und wie viel Hass muss in der Welt auch irgendwo gegen Amerika sitzen? Mhm. Es hat seine Ursächlichkeiten, absolut. Klar, das rechtfertigt nicht das, was jetzt geschehen ist, aber man kann das erklären, zurückverfolgen, vieles. Da hast du natürlich recht. Ich danke dir auch für deinen Anruf, Ralf, und für deine Meinungsäußerung. Danke. Und wir hoffen alle gemeinsam nur das Beste. Und hoffen wir, dass es ja. Auf Wiederhören. Ohne größere Opfer abgeht. Genau so. Auf Wiederhören. Tschüss. Ben, 19 Jahre alt. Guten Morgen. Moin. Moin, Ben. Auch zu dem Thema nochmal. Ja. Also ich muss sagen, ich wohne in Garmisch, ja. In Partenkirchen. Was jetzt auch bekannt ist, bei uns ist ein Army-Stützpunkt. Mhm. Wir haben zurzeit, ich arbeite im Hotel, wir haben zurzeit eine Anti-Terror-Seminar bei uns im Hotel. Ihr habt ein Seminar im Hotel, ein Anti-Terror-Seminar? Genau, das wird von den Amerikanern gesteuert. Das ist ein Samstag in vielen Städten. Staaten. Aber du arbeitest im Hotel, du machst nicht mit bei dem Seminar. Ich arbeite. Du arbeitest im Hotel, so. Kasachstan ist dabei, Russland, Amerikaner natürlich, Deutsche, Österreicher. Und wir hatten heute auch wieder Tagung. Mhm. Und ich habe jetzt am Radio verfolgt und habe dann wieder hingegangen zum Organisator, habe gesagt, ey Leute, habt ihr schon gehört, das World Trade Center ist weg, Geschichte. Das gibt's doch gar nicht. Dann hat es halt da durchgesagt, so übersetzt, und sind ja alle in die Bar gegangen und haben sich das im Fernsehen angeguckt und alle waren total geschockt. Denn nicht die meisten Amerikaner, die halt daran eben da sind, arbeiten auch im Pentagon. Mhm. Mhm. Und ich habe mit vielen gesprochen und viele haben gesagt, also normalerweise würde ich da heute arbeiten. Mhm. Jetzt ist es nicht mehr. Mhm. Es ist auch gerade in der Ausnahmezustand bei uns. Wir haben Polizei ist bei uns im Hotel, Feldjäger, MP, alles ist da. Um die Gruppe zu schützen, diese internationale Gruppe, die eben auch aus Amerikanern besteht, zu schützen. Genau. Die sich gerade auch noch da mit dem Thema beschäftigt. Eben. Was genau die da machen, weißt du wahrscheinlich nicht, weil du nicht in den Seminaren dabei sein darfst oder hast. Genau, also es geht halt einfach darum, sie schauen, woran liegt es, was kann man tun, wie kann man was dagegen unternehmen. Mhm. Wenn heute an diesem Tag sowas passiert, ist natürlich, wir reden darüber und dann passiert sowas. So ist wirklich grauenvoll, das muss man so eigentlich fast schon sagen. Sag mal, Ben, die Leute, die bei euch in dem Hotel sind, die Amerikaner, die eigentlich im World die eigentlich im Pentagon arbeiten. Weißt du, ob die Kollegen zu beklagen haben? Ist da schon irgendwas rausgekommen? Wissen die das? Also, ich weiß nicht, von einer Frau weiß ich es. Die ist zusammengebrochen. Die hat gesagt, eine Freundin von mir arbeitet genau in diesem Trakt, wie ich auch, in dem jetzt die Bombe hochgegangen ist und wo halt das Flugzeug reingeflogen ist. Sie hat geheult, sie ist wirklich umgekippt. Es ist, man hat schon gesehen, da wahrscheinlich ist da schon jemand dabei gewesen, auf jeden Fall. Ja. Können denn die Leute überhaupt jetzt noch ruhig dieses Seminar weiterführen? Wollen die nicht eigentlich alle zurück dann nach Hause und gucken und da einfach dann auch bei den Verwandten oder bei den Kollegen sein? Ein paar sind schon abgereist. Aber sie können ja gar nicht einreisen im Moment, das ist ja gar keine Möglichkeit. Die fliegen mit Militärmaschinen und alles. Ach so, ja. Das geht schon ein bisschen einfacher. Also, es ist halt alles Militär. Es ist wirklich oberst von den Russen, Italien, alles ist ja da. Du bist ja auch erst 19 Jahre alt. Ich hatte gerade noch einen ganz jungen Anrufer von 18 Jahren, den Michael. Ist das für dich jetzt auch zum ersten Mal in deinem Leben etwas, was dich am meisten so erschüttert, was du politisch so mitbekommst? Ja, ich habe es im Fernsehen gesehen. Ich habe gedacht, das gibt's nicht. Das kann es nicht geben. Ich hab dann gesehen, wie dieses Flugzeug in das Haus rein ist. Ich habe gesehen, wie das Teil eingestürzt ist. Und dann haben sie noch gesagt, ja, wo sind wir jetzt halt? Ist es in Washington oder was? Und da waren überall... Ich glaube, dass bei den Bildern, die heute durch die Kanäle gingen, sehr viele alte Leute sich erinnert haben an den Zweiten Weltkrieg. Das denke ich und auch. Und dass da viele schlimme Erinnerungen aufkamen an die zerstörten Städte in Deutschland und an das Leid und das Grauen, was damals hier geherrscht hat. Davon gehe ich auch immer ganz scharf auf. Es war wirklich, weil mit sowas rechnet kein Mensch. Aber alle waren sich im einen, klar. Die Aktion war perfekt geplant. Weil dieses Timing, also wirklich, wir alle auf diesen einen Tower nur schauen. Absolut, absolut. Hast du jetzt persönlich auch Ängste, so was dein persönliches, privates Leben betrifft? Auf jeden Fall. Inwiefern? Ich arbeite im Hotel und ich möchte auch gerne irgendwann in die Staaten rüber. Möchte auch da drüben arbeiten. Und mein Großvater ist Amerikaner und ich hatte echt Angst. Ich hätte echt gedacht, wenn in jetzt halt keinen Respekt vor den Staaten haben, die ja wirklich eine Großmacht sind, sollen sie dann auch vor anderen Staaten. Wir haben ja gerade diskutiert, wir haben darüber geredet, was jetzt die amerikanische Politik tun sollte. Was wäre denn deine Idee, was die tun sollten, wie die darauf reagieren sollten? Ich denke mal, dass Amerika, glaube ich, schlau genug ist, der jetzt nicht irgendwie ein Land zu bombardieren. Tja, das glaube ich nicht. Das hoffen wir mal. Ich gehe davon aus, die werden sich alles daran setzen, um den in den nächsten Monaten festzunehmen und die festzunehmen, die dafür verantwortlich sind. Und denen wird es echt dreckig gehen. Es ist so. Ja. Es ist grauenhaft, muss man wirklich sagen. Lieber Ben, auch dir danke. Ja, gerne. Dass du angerufen hast und dass du erzählt hast, wie du das aufgenommen hast und auch von dem Hintergrund deiner Arbeit. Alles Gute. Schönen Abend noch. Ja, ciao. Auf Wiederhören. Ja. So, Freunde, das war's für heute. Nun haben wir eine Themensendung gemacht, die nun überhaupt nicht vorgesehen war, so. Aber so ist das nun manchmal. Es gibt hier im Radio bei 1 Live die aktuelle Berichterstattung von WDR 2 nach unserer Sendung, jetzt nach 2 Uhr. Und im WDR Fernsehen ab 3 Uhr ist das gemeinsame Morgenmagazin von ARD und ZDF zu sehen und zu empfangen. Wir sind morgen wieder da, um 1 Uhr bei Radio 1 Live und dem WDR Fernsehen. Sicherlich werden wir uns mit dem Thema morgen auch noch befassen, aber natürlich auch mit anderen Themen, die euch interessieren und die euch ans Herz gehen und über die ihr gerne mit mir reden wollt. Ich wünsche euch eine gute Nacht. Auf Wiedersehen.